und auch einen neuen Atomkrieg auslösen könnte. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist die düstere Prognose von George Soros. Im Rahmen seiner traditionellen Veranstaltung in Davos, während dieses großen Wirtschaftsforums, hat George Soros, der berühmte Investor, eine Rede gehalten, in der er eine sehr düstere Zukunft für die Welt skizziert. Er thematisiert ganz viele Probleme, mit denen die heutige Welt konfrontiert wird. Vor allem sagte er, dass die heutigen sozialen Medien einen großen Schaden den Menschen verursachen und kritisiert auch das Parteisystem in Europa, vor allem die Parteien in Deutschland. Vorab müssen wir aber uns erstmal natürlich die Frage stellen, wer ist überhaupt Soros? Soros ist vielleicht eine der umstrittensten Figuren der Weltwirtschaft, vielleicht der letzten 20 Jahre oder gar 30 Jahre. Er ist bekannt geworden, weil er bereits in den 90er Jahren gegen bestimmte Nationalwährungen spekuliert hat, so mitunter auch gegen den britischen Pfund, was auch zum Teil zu einer Wirtschaftskrise bzw. Währungskrise von Großbritannien führte. Er wird auch immer wieder auch als ein wichtiger Akteur genannt im Rahmen der Asienkrise Ende der 90er Jahre, so dass zum Beispiel auch die malaysische Regierung sogar ihn zu einer Art Staatsfeind deklarierte. Das bedeutet, er ist auf dem Wege berühmt geworden durch Spekulation auf den internationalen Finanzmärkten. Er ist ein Dauergast in Davos, im Weltwirtschaftsforum. Was kritisiert er? Er kritisiert vor allem die beiden großen Akteure der digitalen Welt momentan, nämlich Facebook und Google. Hier kritisiert er, dass sie eine Art Monopol eingerichtet haben und dass die dann auch Kompromisse eingehen, um diese Monopolstellung und diese Vormachtstellung aufrechtzuerhalten mit Diktaturen, mit China und mit anderen Diktaturen, sodass sie dann auch sich politisch relativ dubios verhalten, zum einen, und zum anderen auch gezielt die geistige Entwicklung von Jugendlichen dahingehend ändern, dass sie ihres freien Willens faktisch beraubt werden und nur sozusagen als Konsument der eigenen Produkte herangezüchtet werden. Er warnt auch vor den Aktionen von solchen Mafia-Staaten wie Russland, Diktaturen wie China, neuen Atomkräften wie Nordkorea und natürlich vor Donald Trump, der seiner Meinung nach die USA jetzt in einen Mafia-Staat umwandeln möchte und auch einen neuen Atomkrieg auslösen könnte. Außerdem sagt er, dass das deutsche Parteisystem in der Krise sich befindet und die Lösung dafür könnte die Spaltung von CDU und CSU sein. Das, was er jetzt im Rahmen der deutschen Parteienlandschaft insbesondere erkennt, so seine Auffassung ist, dass die Union sozusagen handlungsunfähiger wird durch den sozusagen innerparteilichen Streit zwischen CDU und CSU. Und das, was er erkennt, ist, dass vor allem die CSU ein Problem darstellt, weil sie aufgrund des Aufkommens der AfD versuchte, sich bestimmte Positionen politisch anzueignen, die der AfD dienlich gewesen sind im Rahmen der Wahlerfolge und zugleich damit aber auch die CDU etwas paralysiert in Bezug auch auf die Handlungsmöglichkeiten. Er geht sogar so weit, dass er vielleicht auch noch vorschlägt, dass sich die Union auflöst in zwei separate Parteien, CDU und CSU. In seinen Prognosen wirkt so sehr alarmierend. Er redet darüber, ob unsere Zivilisation überleben könnte. So, Gustavo, findest du die Rede von Soros? Ich finde es ein bisschen überspitzt. Ich habe das Gefühl, dass der Mann alt wird und im Prinzip nicht so ganz klar die heutige Welt sieht. Wirkt auf mich wirklich wie ein älterer, besorgter Mann, der die Welt nicht versteht und einfach sagt, ja, Ihr seid alle Idioten, ja, alles geht unter und so weiter. So wirkt es auf mich. Das zeigt auch seine kaufmännische, seine Haupttätigkeit. Er hat zum Beispiel prognostiziert, dass die Märkte nach dem Sieg von Donald Trump fallen werden, aber sie sind wiederum sehr stark nach oben gegangen, sodass sie jetzt immer neue Rekorde brechen. Wirkt er nicht wie ein bisschen ein trotziges Kind? Ja, in Bezug auch auf diese gravierende Fehleinschätzung. Für ihn als Investor auch, er hat viel Geld verloren. In Bezug auch auf die Auswirkungen der Wahl von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten, hat er sich vollkommen vertan in Bezug auf die Entwicklung der Finanzmärkte und der Börse in den USA. Das heißt also, ich weiß nicht, ob das eher Wunschdenken war, denn ein Mensch, der über so viele Jahrzehnte hinweg so geschickt agiert in den Finanzmärkten, ist vielleicht in diesem Kontext etwas, ich weiß nicht, er hat sich vielleicht nicht von seinem ökonomischen Instinkt oder von seinem Finanzgenie leiten lassen, sondern eher von seinem politischen Wunschdenken oder von seinen politischen Wunschvorstellungen. Ja, das heißt, er hat es natürlich Trump vielleicht eher gewünscht, dass er so schlecht abschneidet. Er ist sowieso ein sehr, sehr, sehr großer Trump-Gegner. Er war auch ein starker Befürworter von Hillary Clinton in den Präsidentschaftswahlen. Er gehört auch zu dieser Gruppe der Prominenten in den Vereinigten Staaten, die etwas überzogen faktisch schon den Weltuntergang schilderten, falls tatsächlich Trump Präsident werden würde. Auch hier kritisierte er faktisch immer wieder das Diktatorische. Er wollte eine freiheitliche Welt und eine ausgeglichene Welt. Er ist ja auch sehr aktiv in verschiedenen Ländern. Er finanziert ja Stiftungen weltweit, die sich mit dem Thema Demokratisierung, Demokratie, Freiheit, freie Meinungsäußerung, freie Presse und so weiter dann auch beschäftigen. Das heißt also, er geriet dann auch immer wieder in Konflikt mit Regierungen, vor allem in Osteuropa, die ihn sozusagen als eine Art Agenten der Hedgefonds, der Vereinigten Staaten, Westeuropas ersehen. Sozusagen, also sie sehen ihn sozusagen als ein Agent provocateur oder vielleicht sogar auch als jemand, der gezielt Regierungen in Osteuropa destabilisieren soll. Ja, ob in eigenen Auftrag oder ob er selbst beauftragt worden ist, da variiert natürlich dann auch die Wahrnehmung der Osteuropäer. So zum Beispiel auch von der ungarischen Regierung. Orhan ist auch ein sehr starker Gegner von Soros auf allen Ebenen, politisch, ökonomisch. Er hat ihn auch oft in Ungarn sehr stark kritisiert. Und so, dass dann tatsächlich auch seine Äußerungen immer weltweit sehr große Aufmerksamkeit genießen, weil ihn auch weltweit vielleicht, ich weiß nicht, meiner Schätzung nach vielleicht nicht immer ganz zu Recht, sehr viel Bedeutung beigemessen wird. Aber ich weiß nicht, ob er tatsächlich so bedeutend gewesen ist. Er wird ja mitunter auch in Zusammenhang gebracht mit Destabilisierungen oder beziehungsweise mit Regierungsumbildungen in Ländern wie Georgien, wie in der Ukraine. Das heißt, ist er tatsächlich mit seiner Prognose etwas zu negativ? Ich würde sagen, ja. Also ich denke nicht, dass tatsächlich dass sich alles so abspielt, wie er es sieht. Es ist sicherlich richtig, dass auf digitaler Ebene Google und Facebook momentan so eine Art Monopolstellung haben. Er selbst sagt ja auch, dass Google und Facebook nicht ewig diese Monopolstellung werden halten können. Aber ich denke, dass in allen Wirtschaftsbereichen Unternehmen sozusagen sich irgendwie arrangieren, auch mit politischen Führungen in Ländern wie China, wie Russland, wie in der arabischen Welt, die vielleicht den Demokratie- und Freiheitsvorstellungen anderer im Westen und in anderen Regionen der Welt nicht ganz entsprechen. Das ist nichts Neues und das ist kein Weltuntergang. Ja, er wirkt für mich ein bisschen hysterisch. Ich habe das Gefühl, dass er immer noch die Niederlage von Hillary Clinton nicht überleben kann. So, er kann das nicht glauben, dass sie tatsächlich verloren hat, oder? Ja, das, so kommt es mir auch vor. Das heißt also, es wirkt nach wie vor so, er sagt ja auch in Bezug auf Trump, nicht nur, dass er einen Mafia-Staat in den USA einrichten will. Das ist total blöd. Nicht nur, dass er, um diesen Mafia-Staat zu etablieren, sogar einen Atomkrieg riskiert, im Falle jetzt auch jetzt mit seiner Auseinandersetzung mit Nordkorea, sondern er sagt auch, wahrscheinlich wird er auch nicht einmal seine Legislaturperiode beenden. Das heißt, er prognostiziert vielleicht sogar auch ein Ende der Regierung Trump vor 2020, was natürlich auch eine sehr gewagte Prognose ist. Alles in einem ist es ein bisschen so eine Art Revanchismus, so kommt es mir vor, und wenig geprägt von tatsächlichem Pragmatismus, der ihn, für ihn charakteristisch gewesen ist im Rahmen seiner Finanzaktionen in den 90er Jahren und in den Nullerjahren. So, und was denkt ihr? Glaubt ihr an die düstere Zukunft, die uns George Soros geschildert hat? Oder denkt ihr, dass hier eine komplette Fehleinschätzung ist? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal. Und wenn euch unser Content wirklich gefällt, könnt ihr uns auch unterstützen über Kryptowährungen, PayPal und über Patreon. Danke und ciao. Danke und ciao.